Meine kleine Stichschwarz-Schweizeruhr schaut mir oft beim Küssen zu. Und dann lacht die Stichschwarz-Schweizeruhr, tulalai, tulalai, tulalau. Wenn sie süße Pikachu dreht, die ich küss beim Rendezvous, sagt sie leise, wenn das die Grete ist, tulalai, tulalai, tulalau. Meine Uhr, die hat Humor, kommt ein Freund, dann geht sie vor. Doch wenn eine süße Freundin früher geht, dann bleibt sie stehen. Meine kleine Schwiegschwarz-Schweizeruhr zeigt mir stündlich, was sie kann. Denn es zeigt die Schwiegschwarz-Schweizeruhr, tulalai, tulalai, tulalau, immer nur die schönsten Stunden an. Meine kleine Stichschwarz-Schweizeruhr zeigt mir stündlich, was sie kann. Denn es zeigt die Stichschwarz-Schweizeruhr, tulalai, tulalai, tulalau, immer nur die schönsten Stunden.